als wir aber ausgestattet waren. Wäsche hatten, Kleider und Hüte, fanden wir auch bald eine Stelle in einem Kabarett als Tänzerin. Und zwar in Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Ach, es war nicht leicht für Anna, Kleider und Hüte machen ein Mädchen hoffärtig. Wenn die Tiger trinkend sich im Wasser erblicken, werden sie oft gefährlich. Also wollte sie eine Künstlerin sein und wollte Kunst machen in dem Kabarett. In Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Und das war nicht, was dort die Leute wollen. Was dort die Leute wollen, war das nicht. Etwas herzeigt für ihr Geld. Und wenn der eine ihre Blöße versteckt wie den vollen Fisch, kann sie auf keinen Beifall rechnen. Also sagte ich meiner Schwester Anna, stolz ist nur etwas für reiche Leute. Tu, was man von dir verlangt und nicht, was du willst, dass sie von dir verlangen. Manchen Abend hatte ich meine Mühe, ihr den Hochmut abzugewöhnen. Manchmal brachte ich sie zu Bette, tröstete sie und sagte ihr: Denk an das kleine Haus in Louisiana. Jetzt geht es vorwärts. Wir sind schon in Los Angeles und den Statisten stehen alle Türen offen. Wenn wir uns jetzt zusammennehmen und jeden Fehltritt vermeiden, dann geht es unaufhaltsam weiter nach oben. Wer dem Unrecht in den Arm fällt, den will man nirgends haben. Und wer über die Roheit in Zorn gerät, der lasse sich gleich begraben. Wer keine Gemeinheit duldet, wie soll er geduldet werden? Wer da nichts verschuldet, er sühnt auf Erden. Und so hab ich meiner Schwester den Zorn abgewöhnt in Los Angeles, der dritten Stadt der Reise. Und die offene Missbilligung des Unrechts, die so sehr geahndet wird. Immer sagte ich ihr, halte dich zurück, Anna, denn du weißt, wohin die Unbeherrschtheit führt. Und sie gab mir recht und sagte, ich weiß es, Anna. Wenn sie da durch ein Kampf zu gehen.

hingegeben seinen Trieben, ein Glücklicher. Liebend nur den Geliebten und offen nehmend, was immer er braucht. Und ich sagte meiner armen Schwester, als sie neidisch auf die anderen sah: Schwester, wir alle sind frei geboren, und wie es uns gefällt, können wir gehen in Licht. Also gehen aufrecht im Triumphe die Toren, aber wohin sie gehen, das wissen sie nicht. Schwester, folg mir und verzicht auf die Freuden, nach denen es dich wie die anderen verlangt. Ach, überlass sie den törichten Leuten, denen es nicht vor dem Ende bangt. Nicht und trink nicht und sei nicht träge, die Strafe bedenk, die auf Liebe steht. Bedenk, was geschieht, wenn du tätst, was dir läge. Nütze sie nicht, nütze sie nicht, nütze die Jugend nicht, denn sie vergeht. Schwester, folg mir, du wirst sehen, am Ende gehst im Triumph du aus allem hervor. Sie aber stehen, oh schreckliche Wände, zitternd im Nichts von verschlossenen Toren. Wasser des Mississippi unterm Monde fließen. 7 Jahre waren wir in den Städten, unser Glück zu versuchen. Jetzt haben wir's geschafft. Jetzt steht es da, unser kleines Haus in Louisiana. Jetzt kehren wir zurück in unser kleines Haus am Mississippi.